Was ich erlebe, ist unglaublich, so LOL. Was ist denn los mit deiner Bitch, so LOL? Sag mal, ist sie aus dem Zoo, entwischt man LOL. Dazu sag ich OMG und LOL. Jetzt ist Endspur, Dreckshuren, scheiß auf deine Benz-Tour. Denn du kackst dir ein wie auf der Straße deine Bremsspuren. Schrei nach deiner Liebe, so wie du sie konntest. Währenddessen macht die Biene Wet-T-Shirts Contest. Weil sie so blond ist, macht sie den Bong-Test. Dann verrät sie mir, sie steht auf Sex, auch auf Bondage. So ein Froschmensch quakt, wenn sie stöhnt. Ich sag noch verhöhnt, ja dein Quaken ist schön. Doch beim Blasen ertönt ein paar Quietschgeräusche. Kommt ja von der Zahnspange, wenn ich mich nicht täusche. Weil da was leuchtet, wenn ich dunkel mache und deine Fresse sehe. Wie sie meine Eichel überdacht, da wär's nicht drüber nachgedacht. Bis sie einmal lachte, in Fachkreisen nennt man sowas doch Matratze. Und sie hat Akne, habe ich schon erwähnt, dass sie quakte. Sorry, aber das ist abgedreht, ey. Was ich erlebe, ist unglaublich, so LOL. Was ist denn los mit deiner Bitch, so LOL? Sag mal, ist sie aus dem Zoo, entwischt man LOL. Dazu sag ich OMG und LOL. Ich hab vieles gesehen, doch wie Tiere zu stöhnen, hab ich nie so erlebt, doch war irgendwie schön, dass es irgendwie dröhnt. Wie auf einer Droge spart doch Kohle, wenn ich deiner Freundin nur den Arsch versohle. Und was du, was ich mir hole, ne goldene Krone, denn sie wollte den König, ja ihr Fetisch ist nicht ohne. Ich belohne die Frauenwelt, ich bin ihr Traumheld, solange der Traum hält, lebt sie in der Schaumwelt. Bis sie auch bellt, komm mach mir den Hund und kaum bellt sie sich am Boden, nimmt sie den Mund, aber etwas zu voll. Wörtlich genommen, meine Eichel aus Gold, nein sie stört mich, ich komm. Schluck, mach kein Drama, spuck wie ein Lama. Ruckzuck ist Dama, Geldung am Pyjama. Wie ein Kater, stürm ich davon. Erst befleck ich deine Fotze, dann ist Ruhe im Karton. Oh. Was ich erlebe, ist unglaublich, so LOL. Was ist denn los mit deiner Bitch, so LOL? Sag mal, ist sie aus dem Zoo, entwischt man LOL. Dazu sag ich OMG und LOL. Was ich erlebe, ist unglaublich, so LOL. Was ist da los mit deiner Bitch, so LOL? Sag mal, ist sie aus dem Zoo, entwischt man LOL. Dazu sag ich OMG und LOL. LOL. LOL.